Die russische Nachrichtenagentur TASS, die japanische Kyodo, die senegalesische Zeitung Le Populaire, die chinesische Internet-Homepage Fan Chu Wang und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des Nationalen Sozialistischen Studentenkomitees, der Demokratischen Republik Kongo, der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan berichteten jüngst darüber, dass Genosse Kim Jong-un den Fischfangbetrieb 27. Mai der koreanischen Volksarmee und den Fischfangbetrieb 8. Januar der koreanischen Volksarmee besichtigt hatte.